Es sind, also ich möchte noch einem Eindruck von heute Morgen gehorsam sein. Und zwar, bevor wir heute Morgen hier um 10 angefangen haben in der Gebetszeit, als Elisabeth und ich so in der Fürbitte standen, war eine Wahrnehmung, dass manche Leute in dem Bereich der Geistesgaben nicht weiterkommen und Schwierigkeiten haben, durchzubrechen aufgrund von zwei Themen. Und mir wäre wichtig, diese zwei Themen zu adressieren, also wirklich ganz gezielt darauf einzugehen und auch Hilfestellung zu geben. Und zwar ist es eine das Thema der Minderwertigkeit und das andere der Perfektionismus. Und es fällt mir nicht ganz leicht, da jetzt so drüber zu bügeln, weil das sehr tiefe Strukturen sind. Und es hat Ursachen, warum jemand Minderwertigkeit hat. Das kann mit frühkindlich bis kindlichen Erfahrungen zusammenhängen, wo zum Beispiel aufgrund von mangelnder Wertschätzung durch Elternteile, aufgrund von andere Geschwister, die bevorzugt wurden, aufgrund von dem, was Autoritätspersonen in dich hineingesprochen haben, aufgrund von Schlüsselerfahrungen, wo dein Wertgefühl ein Stück zerbrochen ist. Es können, ich sag mal, überall dort, wo wir uns verletzlich gemacht haben, wo wir Vertrauensbeziehungen hatten, überall dort kann natürlich auch sowas, geben wir die Möglichkeit, dass Leute uns einen Stempel hineindrücken. Und das ist das eine, ist wirklich, sage ich mal, die rein seelische Komponente, dass ein mangelndes Wertgefühl in einem entstanden ist und dort ein gewisses Defizit ist. Und ein Stück weit hat es jeder von uns. Und das andere ist aber eine geistliche Komponente, dass es geistliche Mächte gibt, die Geschwister dort auch gefangen halten. Und es gibt, ich hatte heute Mittag hatten wir so ein Gespräch, es gibt Mächte, die Gefühle aufrechterhalten in Menschen. Und es sieht, ich hatte einmal das von Gott geschenkt bekommen, dass er mir die Augen für die geistliche Welt geöffnet hat und ich gesehen hat, da ging es um mich, wo ich in einer ganz, ganz schwierigen Gefühlslage war und die Welt nicht verstanden habe und das Gefühl hatte, Gott war so weit weg. Und in dem Fall war es so, dass zu meiner linken und zu meiner rechten Seite Dämonen waren, die mich die ganze Zeit bearbeitet hatten. Und das hat einen großen Unterschied gemacht, Autorität zu nehmen und die wegzuschicken. Das hat in der Situation für mich eine dramatische Wendung gebracht. Und ich habe auch in der Seelsorge ist mir begegnet, dass es Mächte gibt, die Minderwertigkeit, die, wenn sowas Seelisches da ist, die das wie ein Vergrößerungsglas ganz groß machen. Und die einen wie einen Schatten auf einen legen von: Ich bin eigentlich nichts wert. Perfektionismus ist auch ein Schutzmechanismus, um sich in einem Bereich ganz doll zu behaupten und es ganz korrekt zu machen. Es ist der Zwang, eigentlich einen sehr hohen Anspruch an sich selber zu haben, aber letztendlich, um gut dazustehen, letztendlich, um sich was zu beweisen. Und ich hatte heute Morgen das Empfinden, dass es neben dem, dass solche seelischen Strukturen in manchen von uns ist, was Gott heilen möchte und über die Zeit wird, dass manche aber auch Not haben, weil geistliche Mächte manche Geschwister gefangen halten und die aufgrund dessen wirklich wie Blockaden erfahren. Und ich möchte daher, ich weiß, das ist ein sensibler Bereich, aber ich möchte wirklich vollmächtig beten mit euch zusammen. Nicht, weil ich mehr Vollmacht hätte als irgendeiner hier im Raum, sondern Weil ich denke, wir sollten das zusammen tun, einzustehen, damit Geschwister freigesetzt werden in diesen zwei Bereichen. Genau. Papa, ich bete um viel Weisheit. Und ich danke dir erstmal, Herr, dass du der Befreier bist, Erlöser und Befreier. Und dass du wirklich auch Freisetzung schenkst. Herr, und ich denke an dieses Bild von diesem Scheffel, wo das Licht unter den Scheffel gestellt ist. Herr, wo ein Grundgefühl da ist, ich würde mich am liebsten verstecken. Das Gefühl da ist, dass man weniger wert ist als alle anderen. Und ich möchte dich wirklich bitten um deine Gegenwart der Liebe und deines Geistes jetzt. Und ich bete, Herr, dass heute ein Zeitpunkt der Befreiung für manche von uns ist, wo du wirklich Ketten brichst, die sonst lange brauchen. Und ich möchte einfach bitten, wenn du dich da drin wiederfindest, in Minderwertigkeit oder Perfektionismus. Und ich möchte euch alle bitten, die Augen zuzumachen. Und möchte auch sagen, das ist ein sicherer Rahmen. Und wir wollen Jesus Raum geben, als Befreier und mächtiger Herr Einzelnen zu dienen. Dann möchte ich dich einfach bitten, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Und dass du betest und dass du das, ja, wir können das gern zusammen machen. Wenn du magst, dann bet mit mir, wenn du dich da drin wiederfindest. Herr Jesus, danke für diesen Tag. Und danke, dass du mich wert achtest. Herr, und du siehst diese Minderwertigkeit auf meinem Leben und dieses Gefühl in mir, nicht vollwertig zu sein. Jesus, ich lade dich ein und ich sag mich los von Minderwertigkeit und ich sag mich los von jeder Macht, die da dahinter steht und ich sag mich los vom Vergleichen, wo mein Blick immer wieder auf andere gezogen wird und mir die Stimme sagt, dass ich schlecht abschneide. Komm mit deinem Geist jetzt. Herr Jesus, wir nehmen Autorität über jede Macht in diesem Raum, die mit Minderwertigkeit operiert und die an diesen Geschwistern wirklich eine Last auf sie legt und sie runterdrückt. Und ich befehle diesen Mächten jetzt in Jesu Namen, dass sie sich lösen. Ich befehle diesen Mächten, dass sie sich hinwegheben, dass sich das löst aus der Brust. Ich bete in Jesu Namen, dass diese Mächte weggehen und dass diese Stimmen aufhören. Ich bete in Jesu Namen, dass das aufhört. Wir befehlen Mächten, die nicht von Gott sind und mit Minderwertigkeit zu tun haben, diesen Raum jetzt zu verlassen. Weicht, weicht, weicht. Herr, und ich bitte dich um Vergebung für Perfektionismus. Ich danke dir, dass ich vollwertig bin. Auch wenn ich Dinge nicht fertig mache. Auch wenn Dinge nicht vollkommen sind. Danke, dass du mich trotzdem liebst. Und ich sage mich los von Perfektionismus. Ich löse mich von Perfektionismus. Komm mit deiner Entspanntheit. Danke, dass du Dinge vollkommen machst. Und dass du mich liebst, selbst wenn ich nicht fertig werde. Selbst wenn Dinge nicht vollkommen sind. Heiliger Geist, Geist der Freiheit, wir laden dich ein in unser Herz. Komm du. Komm du. Komm du. Komm du. Ich spüre in meinem Geist, wie manche gerade einen Druck auf ihrem Brustkorb haben, und ich bete in Jesu Namen, dass dieser Druck jetzt geht und dass sich das löst. Bete, Herr, dass du das freigibst. Heiliger Geist, komm und wirke du. Bete, dass du hineinkommst und Wertigkeit hineinsprichst. Ich bete, Herr, dass du die Geschwister jetzt anschaust. Und dass dieser Wert kommt. Danke, Herr, wo du sagst, du bist wertvoll gemacht. Ich habe Wohlgefallen an dir. Danke, dass nichts fehlt. Danke für diese neue Kreatur. Sprich diese Wahrheit mal aus. Ich bin vollwertig. Mir mangelt kein Wert. Ich bin gut, wie ich bin. Gott hat Wohlgefallen an mir. Ich bin schön. Ich bin schön. Ich sehe gut aus. Gott mag mich. Ich verzeih mir, wo ich mich selber nicht gemocht habe. Erneuer mein Denken, Herr. Als der Jan gebetet hat, habe ich ein sehr deutliches Bild gesehen von einem, also so eine Art Palast mit unheimlich vielen dicken Säulen und weißem Marmor. Und der Raum war komplett leer, bis auf einen kleinen Jungen, der sich hinter einer Säule versteckt hat und wirklich beschämt war oder also einfach nicht teilgenommen hat an dem, was offenbar in anderen Räumen stattfindet. Und dann ist Gott, der Vater, einfach in diesen Raum gekommen und hat total zielgerichtet auf diese Säule geguckt, hinter der sich der Junge versteckt, und hat sich hingekniet und hat nach ihm gerufen mit seinem Namen. Und es hat unheimlich lang gedauert und hat immer wieder rausgeguckt und dann ist er wieder zurück und er hat sich irgendwann überwunden und ist dann langsam, erst ganz langsam auf den Papa zu und dann immer schneller, und wie er so da gekniet hat, dann hat er die Arme ganz weit gemacht und der Junge ist da reingerannt und dann hat er ihn fest umarmt und hat dabei gelacht. Und in dem Moment kamen aus allen Ecken von diesem Raum andere kleine Kinder und die haben geschrien und gejubelt und sind alle auf ihn zugelaufen und haben ihn, also es waren bestimmt 20, 25 Kinder, die ihn alle umarmt haben, also beide gemeinsam, und alle haben gekichert und gelacht und es war wirklich so ein wunderschönes Bild. Und dann haben sich irgendwann ein paar Kinder den kleinen Jungen an der Hand geschnappt und dann sind sie alle schreiend raus in den Garten gelaufen und zum Spielen oder wo auch immer hin, und der Vater ist aufgestanden und hat ihnen so lächelnd nachgeguckt und ist dann ganz gemütlich hinterhergelaufen. Das wollte ich einfach nur weitergeben. Es sind manche auch hier, die sind vom Leib noch etwas isoliert. Die kämpfen recht alleine. Und was du ansprichst, das ist eigentlich genau das, wo Gott sich so wünscht, dass wir in diesen Leib integriert sind, dass wir verbunden sind. Er möchte nicht, dass Leute alleine trauern, dass Leute alleine in ihren Kämpfen stehen, dass Leute alleine mit ihren Goliaths kämpfen. Und du kannst, das ist eine schlechte Nachricht für dich, du kannst nicht siegreich sein ohne den Leib. Du brauchst den Leib und der Leib braucht dich. Und ich möchte, wenn Leute dort... Ich spreche mal einfach weiter. Wenn Leute da sind und es betrifft zwei Personen, wenn ich das jetzt richtig sehe, wo du sehr Schwierigkeiten hast, wirklich dich wieder aufzumachen, dich reinzugeben und es als Familie zu akzeptieren. Und ich glaube, dass Gott ganz speziell dir nochmal sagen möchte, es wird anders sein. Es ist eine neue Chance, es ist eine neue Zeit. Mach dein Herz neu auf. Vater, ich bete für diese zwei isolierten Geschwister, die schlechte Erfahrungen, wirklich schlechte Erfahrungen haben, dass du sie wieder hineinholst in dein Leib und dass sie diese Unbeschwertheit wieder bekommen. Und dass sie, Vater, schenk du ihnen neue Beziehungen. Fühlt sich an, wie als wäre das für einen der beiden noch ein ganzes Wegstück. Aber fang den Weg an, geh in die Richtung. Und nein, du bist nicht zu schwierig, du bist nicht zu kompliziert. Gott hat ein Herz und du, auch du hast einen Platz. Pflegt es weiter mit diesem Selbstwert. Pflegt es weiter mit diesem Selbstwert, wirklich, dass ihr euer Denken an der Stelle wirklich erneuert. Gebetet hast, habe ich einen Stempel gesehen, den viele aufgestempelt haben. Nicht gut genug, Versager. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, dieser Stempel hat ab heute keine Gültigkeit mehr. Du hast dein Siegel. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Amen. Mein Christsein ist so viel entspannter geworden, als ich aufgehört habe zu versuchen, gut zu sein. Und ich hätte fast mein Christsein mal über Bord geworfen, weil ich dann nach vielen Jahren Kampf zu dem Schluss gekommen bin, ich schaff's nicht. Und ich glaube, dass Gott dann sagte, endlich. Weil der Blick wieder nicht stimmt. Ich hatte gedacht, und so wurde es mir eingeimpft, Gott hat Erwartungen an mich und ich habe diese nicht erfüllt. Und mein Blick hat sich komplett geändert auf, Gott hat was Neues in mir und das Neue wächst und gewinnt an Schönheit und es wird immer sichtbarer. Und um das Alte kümmert er sich. Ich muss damit nicht kämpfen, er hat gekämpft. Ich habe immer nur ans Licht gebracht und habe mich an dem Neuen gefreut. Bist du gut genug? Bist du gut genug, um Geschenke zu empfangen? Du bist es. Meine Frage, bekommt jeder Geistesgaben? Seid ihr sicher? Wirklich? Bibelstelle? Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, Vers 7, wenn ich mich nicht täusche. Ganz sicher bin ich nicht beim Vers. Dort heißt es, es gibt mehrere Verse dazu, aber dort heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist Gottes zum Nutzen aller. Und es ist wirklich Wort Gottes. Gott offenbart sich in dir, um anderen zu nützen. Er möchte sich ausdrücken in dir. Und hier nochmal ein Wort für manche. 1. Korinther 12. Im Vorfeld letzte Woche, als wir gebetet haben, bevor es jetzt ans Geschenke auspacken geht, hat mir der Geist gerade mich da nochmal dran erinnert. Ich habe ein Bild gesehen von einigen Menschen, die schon so lange drum bitten, diese Geschenke empfangen und sie sind enttäuscht, sie sind müde. Und ich habe gesehen, dass da wirklich Asche auf den Schultern und auf dem Kopf ist. Und Gott will wirklich sagen, streckt's euch heute aus. Guckt's nicht auf die Enttäuschung, guckt's nicht, wenn das Jahre schon her ist und ihr schon resigniert habt. Und ich glaube, Gott will, dass wir wirklich wie eine Art prophetische Handlung machen. Dass ihr mal hört, ob ihr da betroffen seid, ob ihr wirklich schon euch zufrieden gegeben habt mit dem Level, was ihr bis jetzt erreicht habt. Und wenn er sagt, ich will aber mehr, dann schüttelt eure Schultern und euren Kopf und entscheidet euch, das Alte loszulassen und euch nach diesem Gott auszustrecken, der euch viel mehr geben will, als ihr euch vorstellen könnt. Also Schüttelrunde. Können wir kurz aufstehen? Und wenn ihr sagt, Mensch, ich bin da zugestaubt, dann macht es mal wirklich runter und sagt, jawohl, ich strecke mich neu aus. Ich strecke mich neu aus. Halleluja. Halleluja. Sehr gut. Welche Gaben gibt es? Ich möchte mal auf ein paar eingehen. Ich gehe auf ein paar Gaben ein. Im Anschluss danach werden wir Gott um Gaben bitten und dann werden wir mal Gaben praktizieren. Welche Gaben gibt es? Ich habe erstmal die Kapitel, wenn ihr das selber nochmal nachlesen wollt, das steht in 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, Römer 12 und Epheser 4 steht auch noch was dazu. Das sind so die Kernkapitel. Die ausführlichste Liste ist wohl im 1. Korinther 12. Dort stehen 9 verschiedene Gaben. Und wenn man jetzt irgendwelche Bücher anschaut über Geistesgaben, dann werden meistens diese 9 Geistesgaben erklärt. Es gibt darüber hinaus aber sehr viel andere Geistesgaben. Es sind also, wenn man die gesamte Bibel anguckt, kommt man auf etwa 30. Gibt es darüber hinaus noch andere Gaben als die 30? Halleluja. Sehr interessant finde ich die aus 2. Mose 35. Da ist die Rede von Bezalel. Bezalel, dem Sohn Uris, das kann man sich gut merken. Des Sohnes Hurs, vom Stamm Juda. Und zwar heißt es, da spricht Mose und sagt, seht, der Herr hat mit Namen berufen den Bezalel und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, dass er weise, verständig und geschickt sei zu jedem Handwerk. Kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und einzusetzen, Holz zu schnitzen und jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen. Und er hat ihm auch die Gabe der Unterweisung gegeben. Das ist ab Vers 30, 2. Mose 35, ab Vers 30. Wir haben hier einen geistinspirierten Handwerker. Cool. Kommt mir die Frage, ob der Hersteller von Strativari nicht vielleicht ein geisterfüllter Christ war. Und ich glaube, dass Gott Christen auch Patente schenken möchte. Ich habe einen Bekannten, dem gehört eine Firma, die läuft ausgesprochen gut. Und der Vater von diesem Freund, also der hat es von dem Vater übernommen, der war ungebildet, unstudiert, der hat gearbeitet und hat von Gott im Traum eine Formel bekommen, um, wie nennt man das, Infrarotheizgeräte, um dafür so die Oberfläche zu machen. Und er ist aufgewacht und war also ganz platt, hat es aufgeschrieben und hat dann angefangen, in der Garage zu experimentieren. Und siehe da, diese Heizgeräte waren viel besser als alles auf dem Markt. Und er fing an, das zu patentieren, hat es vermarktet und hat eine große Firma aufgebaut. Kam durch einen Traum von Gott geschenkt. Sowas begeistert mich. Bitte? Auf geht's. Genau. Also ein Beispiel und dann, also ich zähle mal ganz kurz auf so die Gaben, die nicht so bekannt sind. Freiwillige Armut, Apostelgeschichte 4,32, Gastfreundschaft ist erwähnt, Gabe der Fürbitte, Gabe des Glaubens, Gabe der Leidensbereitschaft, Gabe der Leitung, Gabe der Weisheit und so weiter. Ich möchte mal noch auf die Gaben eingehen, auf ein paar aus dem 1. Korinther 12. Rede der Weisheit heißt es hier, oder Gabe der Weisheit. Das ist, Mütter brauchen das ganz arg. Und meine Frau hat davon sehr viel. Das ist zum Beispiel Salomon, als die zwei Mütter kommen und sich um ein Kind ist gestorben und die können sich nicht einigen. Und er hatte Salomon ein Wort der Weisheit. Und er hatte genau die richtige Handlung, um das Problem zu lösen. Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis, ich habe es heute schon mal andeuten lassen. Ich denke, es gibt mehrere Facetten davon. Die mir geläufigste ist, dass man Dinge hört oder wahrnimmt, Impulse bekommt über Lebensumstände oder Probleme oder Krankheiten im Leben von Menschen, die man nicht wissen kann. Und es ist sehr spannend, weil es sehr mächtig ist. Ich hatte die Geschichte erzählt mit dem Fuß von dem, wo es so einen Unterschied gemacht hat. Und es ist ein sehr mächtiges Mittel in der Evangelisation, aber es ist auch etwas, was im Gottesdienst wunderschön ist, weil Gäste damit erleben, sag mal, woher weiß der Herr das? Woher weiß der das? Und es ist einer meiner Favorites, ich sag's ehrlich, einer der Gaben, die ich wirklich cool finde, weil das Leute so direkt so ein Spotlight ins Herz gibt. Und die wirklich, so wie es in der 1. Korinther 14 heißt, wenn aber ein Unkundiger oder Ungläubiger dazukommt, so wird er von allen überführt. Und er wird anerkennen, dass es einen Gott gibt. Ihr erinnert euch an die Geschichte, für die gestern Abend nicht da waren, von dem jemand, der nach vorne ging, sagt, hier ist eine Frau, du hast vor 3 Tagen Apfelkuchenrezept gesucht. Das ist cool. Und ich gehe noch mal auf die Dusche ein. Empfangen wir Gaben oder nehmen wir uns Gaben? Und es ist beides, denke ich. Es heißt auch, bittet auf, dass ihr nehmet. Der Vers steht so da. Bitten ist auch, manchmal können wir das auch als ein Nehmen verstehen. Ich habe eine Weile mit Jackie Pullinger gearbeitet und es ist stressig, mit ihr auf Missionsreise zu fahren, weil sie die lässt einem keine Wahl. Also du musst von Gott hören, sonst hast du ein Problem mit ihr. Und so war zum Beispiel sie sagt dann immer, sie hat ihr Team und sie hört eigentlich sehr wenig von Gott, aber sie sagt, sie erwartet es von den Leuten. Und dann sagt sie immer, ich brauche eure Worte der Erkenntnis, bevor ich jetzt spreche. Und die schreiben alle auf. Und ein Freund von mir war zum Beispiel dabei und der hatte nichts. Und dann hat sie ihn halt so angeguckt. Wie, du hast nichts? Es ist nicht, sie sagt ein jeder habe etwas. Und dann sagt sie, you got to pray. Und jetzt ist er wirklich nervös geworden und beim nächsten Mal, als sie wieder kam, hat er sich fast in die Hose gemacht. Und dann beim dritten Mal, der war auf den Knien, der hat gesagt, Gott, ich brauche jetzt was. Ich komme in Probleme hier, ja. Und plötzlich, und es war einer, der jetzt nicht so viel Erfahrung hatte, der ist heute Vineyard-Pastor in Thailand, in Bangkok. Und er hat dann echt Stress, hat er gebetet und hat gesagt, Gott, ich brauche was, gib mir was. Und plötzlich kam, hier ist eine Frau, 1,46 Meter groß, 3 Kinder, der Beruf. Und er und dann so, da. Und das hat alles zugetroffen. Und das finde ich so spannend, dass er hat sich's geholt in gewisser Weise. Sie hat auch mal einen anderen, sehr guten Bekannten von mir auf einer Konferenz vor 5000 Leuten, hat sie gesagt, Dagen, komm mal nach vorne. Und dann sagt sie, und er so, hey, hi. Und dann sagt sie, das ist Dagen. Und Dagen wird gleich zu euch prophezeien in etwa 30 Sekunden. Und es ist äußerst stressig, mit ihr unterwegs zu sein oder bei ihr in den Gottesdienst zu sein, weil sie sagt, nichts zu haben ist nicht akzeptabel. Weil die Bibel sagt, ein jeder habe etwas. Wir werden das nachher sehen. Ich freue mich drauf. Also Wort der Erkenntnis, man kann wirklich das erbitten. Und ich finde es halt vor allem dann spannend, wenn du dich vor einer Gruppe von 100 Leuten stellst und sagst, hier ist jemand, der hat Rückenschmerzen. Immer Volltreffer. Spannend wird's, wenn's eine Person ist und es ist dann eindeutig. Und ich würde es nicht vergrößern, weil ehrlich gesagt, mich stört es, wenn ich so allgemeine Worte kriege, aber ich muss trotzdem gehorsam sein, aber ich tue es und gebe auch allgemeine Worte weiter, weil ich im 1:1 erlebe, dass die Worte trotzdem stimmen. Darum sage ich, ich vertraue drauf oder ich weiß, das ist von Gott. Wobei ich mich auch täusche. Es ist Stückwerk, ihr erinnert euch. Dann haben wir Glauben. Gabe des Glaubens. Wer weiß, was das ist? Glauben ist Glauben. Glaube ist, wenn man in einer Situation plötzlich weiß, dass man weiß, dass man weiß. Wenn ich jetzt drum bete, das passiert. Und das ist wirklich cool. Und manchmal habe ich das, wenn ich für Dinge bete, dass ich weiß, dieses Gebet wird erhört. Das weiß ich im Vorfeld. Da ist so ein Glauben da. Und der Heilige Geist, weil wir so schwach sind im Glauben, der schenkt uns das manchmal. Dass du plötzlich diesen Glauben hast, für was zu beten. Und es ist übrigens auch ein Indiz, wenn der Glaube plötzlich da ist, ist das auch ein Auftrag. Und es braucht diesen Glauben, um Wunder freizusetzen. Und ich möchte heute nochmal in diesen Bereich reingehen, wo wir übernatürlichen Glauben brauchen, um Situationen zu verändern. Zum Beispiel mein Bekannter, der Glauben hatte, dass Gott die 10.000 Leute versorgen wird. Da war diese Gabe des Glaubens da. Das ist eine Gabe, die im Heilungsbereich deutlich wird. Und das ist das Schöne. Einer zum Beispiel mag ein Wort der Erkenntnis haben. Also zum Beispiel heute war das mit dem Star. Und dann ist es interessant, ich denke, dass eigentlich die Leute beten sollten, bei denen dann der Glaube manifest ist. Die sagen, hey, da habe ich jetzt echt ein Herz für zu beten. Ich hatte mal in einem Abendgottesdienst, ich glaube, du warst wahrscheinlich dabei, da haben wir für Kranke gebetet und dann war eine Person und da sind die Schmerzen weggegangen, außer ein Punkt. Und dann hatte ich schon zum dritten Mal gebetet und dann habe ich gesagt, also da ist ein Punkt Schmerz, der geht nicht weg, hat jemand Glauben für? Und da sagt einer, ein Punkt, ich bin Mathematiker, das ist für mich. Ging nach vorne, betete und der Schmerz war weg. Verstehe ich's? Nö. Aber es ist doch irgendwie auch cool, dass wenn ich nicht weiterkomme, dass ich einfach sage, hey, da ist ein ganzer Leib und ich komme da jetzt nicht weiter, hat jemand Glauben dafür? Und ich finde es auch gut, in Gottesdiensten manchmal zu fragen, hat jemand dafür gerade Glauben? Komm mal nach vorne und betet, wir haben hier das Problem. Und das finde ich wichtig zu lernen, zu spüren, wenn Gott plötzlich meinen Glauben aktiviert. Und dann zu sagen, hey, das ist ein Zeichen, ich darf tätig werden. Vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Ich hatte bei einem Pastorenehepaar in Mannheim übernachtet, 2 Wochen. Und die Tochter ist in der Zeit bei den Eltern im Schlafzimmer geschlafen, damit ich das Zimmer hatte. Und dann hatte ich erfahren, dass die vorher schon 3 Wochen Besucher da hatten und damit die Tochter eigentlich schon 5 Wochen bei den Eltern im Schlafzimmer geschlafen hat. Und dann habe ich gesagt, sag mal, für eure Ehe ist das aber nicht so gut, oder? Ihr habt doch viel Besuch. Ja, wir haben schon viel Besuch. Und dann habe ich gesagt, euch fehlt ein Zimmer. Ja, uns fehlt ein Zimmer. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wenn ihr ein Büro anmieten würdet, dann hättet ihr doch ein Zimmer mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, da haben wir auch schon drüber, nachgedacht. Und dann war plötzlich so ein Glaube da und ich weiß nicht, wo der herkam. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch jetzt mal Nägel mit Köpfen machen. Habe ich gesagt, wie viel darf denn die Miete kosten? Und dann haben die gesagt, 250 Euro. Dann habe ich gesagt, wie weit sollte das denn weg sein? Wie weit darf das weg sein? Ja, fußläufig. Nee, in Minuten. Ja, 3 Minuten wäre gut. Aber 3 Minuten habe ich aufgeschrieben. Was war noch? Ich glaube, das waren die 2 Sachen. Dann habe ich gesagt, sollen wir nicht beten, dass Gott euch ein Büro schenkt für 250 Euro, 3 Minuten Fußweg entfernt? Und dann haben die gesagt, ja, aber es kann auch. Aber ich sage, nein. Und ich war so, ich hatte es im Geist. Das ist schon da, wir müssen es nur erbitten. Und ich sage, lass uns doch jetzt beten, dass Gott euch das schenkt. Und dann haben wir gebetet. Und ich habe so 4, 5 Wochen später, haben die mich angerufen und haben gesagt, Jan, wir müssen dir was erzählen. Wir haben erfahren aus der Nachbarschaft, dass jemand ein Zimmer vermietet. Und dann sind wir hin und der Ralf, der ist dann gleich, der hat die Stoppuhr angenommen und ist also hingegangen. Und wie er dann vor der Tür stand, hat er gestoppt und er stand auf 2:59. Und dann ist er hin und hat mit denen geredet, hat gefragt, was es kosten soll. Ja, 250 Euro. Und das innerhalb von 4 Wochen. Und die hatten über lange, lange, lange Zeit, waren die eingeschränkt. Und da war der Glaube, weil Gott wollte das denen schenken. Und es war da und sie hatten es nicht gesehen. Und ich hatte plötzlich diesen Glauben, jetzt dafür zu beten. Wunderschöne Gabe. Habe ich diese Gabe? Nein, ich habe den Geist. Hatten wir schon, gell? Gabe, gesund zu machen. Sehr wichtige Gabe in der Evangelisation. Ganz speziell unter Bevölkerungsgruppen, die unter starken Festungen, geistlichen Bindungen arbeiten. Sehr, sehr wichtige Gabe, wenn man unter Moslems arbeitet. Weil dort Gottes Vormachtstellung unglaublich deutlich wird. Heilung ist ein, vielleicht sage ich dazu doch noch mal was, ist ein schwieriges Thema, weil es manche existenziell betrifft, die existenziell eingeschränkt sind. Und dann sofort die Frage kommt, warum heilt denn Gott dann Moslems und mich nicht? Und ich finde im Bereich Heilung, ich finde es wichtig, wie man mit umgeht. Ich finde es ganz schwierig, wenn man das so verknüpft und wieder in diesen digitalen Bereich geht, es gibt ein Schema F und sagt, Gott heilt immer und er heilt nicht, wenn dein Glaube nicht ausreicht, zum Beispiel. Und das, was ich dort erlebt und gesehen habe, war sehr, sehr lieblos gegenüber Menschen, gegenüber Geschwistern. Dann ist der betet, ist aus dem Schneider, weil er ja nicht das Problem hat, sondern es ist bestimmt irgendeine verborgene Sünde oder sowas. Und ich meine, ihr kennt es und ihr kennt auch Geschichten darüber. Und ich sehe Heilung, ich sage euch, wie ich das sehe. Ich habe keine Antwort. Ich habe Freunde von mir, die hinweggerafft wurden. Ich habe Freunde zu Grabe getragen, für die ich gebetet und gefastet und Nächte geweint habe. Und ich weiß nicht, warum keine Heilung geschehen ist. Ich sehe es so, ich glaube, dass Gott sich total danach sehnt, dass Heilung, ich nenne es jetzt das Heil als Ganzes in voller Fülle kommt. Aber ich sehe, dass wir in einer Transition, in einer Übergangszeit sind. Ich finde, wo ich eine gute Antwort gefunden habe, ist in der Geschichte von John Wimber, von der Vineyard-Bewegung, wo er das vergleicht mit dem D-Day, als der Zweite Weltkrieg war. War es so, dass der Krieg sich entschieden hatte, als die Alliierten in der Normandie an der Küste gelandet sind. Das war die entscheidende Schlacht, die stattgefunden hatte, und damit war die Übermacht klargestellt. Aber es hat weitere 9 Monate Kampf und hohe Verluste und Einbußen gedauert, bis dieser Sieg ausbuchstabiert war und der Feind aufgegeben hat. Und ich glaube, dass mit Jesus Christus, und ich finde den Vergleich gut, dass mit Jesus Christus die entscheidende Schlacht geschlagen war. Und dass wir jetzt in dieser umkämpften Zeit sind, bevor das vollkommene Reich da ist, wo aber die Verluste sind, wo die Kugeln noch fliegen, wo Gottes Reich zeichenhaft anbricht und manifest wird, aber die Vollkommenheit ist nicht da. Und ich glaube, dass Gott sich total danach sehnt, dass die Vollkommenheit da ist, aber die Zeit ist auch noch nicht erfüllt. Und ich habe oft keine Antwort drauf. Ich glaube aber, dass Jesus mitleidet, wenn jemand nicht geheilt wird. Ich glaube nicht, dass er sagt, du bist halt noch nicht so weit. Und ich habe es für gesund befunden. Ich hatte mal für eine, das war übrigens ein grauer Star, in Thailand für jemand gebetet mit einem grauen Star, für eine Frau in den Slums. Und wir haben gebetet und sie hat sofort den Check gemacht. War ein Kalender, sie hat sich das gesunde Auge zugehalten und geguckt, ob sie sehen kann. Und dann war sie ganz sauer, hat gesagt, es ist überhaupt nicht besser geworden. Und dann hatte ich in dem Moment gesagt, ja, was sage ich jetzt? Gell? Herr, hallo, Heiliger Geist, ich brauche Input, ich bin hier gerade in Verlegenheit. Und dann kam mir, du, manchmal ist Heilung wie eine Operation. Und Gott greift direkt ein und ich habe das sehen dürfen immer wieder. Und manchmal ist Heilung wie ist Gebet wie eine Medizin. Und ich finde, eine Lehre fand ich ganz gesund und ich möchte ja auch mit euch gerne teilen. Das habe ich gefunden bei Christoph und Uta Häselbart. Die sagen, wenn du schwer krank bist oder krank bist, dann gibt's eine Art zu beten, wo man gesund bleiben kann und nicht noch kränker wird. Schwierig ist, wenn man denkt, das ist jetzt ein einmaliges Gebet und es ist Ex oder Hop. Entweder Gott heilt mich jetzt oder, naja, er ist nicht dran interessiert. Und sie sagen, das erste ist, such Jesus und nicht die Lösung deiner Probleme. Und das ist schon mal so gut. Ihr merkt wieder die Blickrichtung. Wenn das Problem im Mittelpunkt steht, dann wird es krampfig und es ist gut, sich davon loszulösen, zu sagen, erstmal Jesus um seiner selbst willen zu lieben, anzubeten. Ich möchte auch, und es ist mir ein Anliegen, so wie Jesus mich liebt, ohne Bedingung, um meiner selbst willen, so möchte ich Jesus um seiner selbst willen anbeten, wertschätzen, bestaunen. Und nicht, weil er dies und jenes tut oder nicht tut. Und mit dem Hintergedanken, ich möchte mich mal ganz frei von machen und ihn anschauen und seine Schönheit sehen. Und da ist es auch ein Teil Anbetung, sich über seine Schmerzen und Einschränkungen hinwegzusetzen, die zur Seite zu stellen und sagen, und du bist viel größer und ich anerkenne das. Und sie sagen, eben, such Jesus nicht die Lösung deiner Probleme. Und dann sagen sie, geht's Anbetung, Dank. Und der vierte Schritt, sagen sie, sprich zu dem Berg. Und sie sagen, tut es jeden Tag. Und sie haben eine Frau in ihrer Arbeit, die war schwer krebskrank. Und die hat es sich zu Herzen genommen. Ich weiß nicht, ob die Frau noch in der Arbeit ist, aber sie war im Dunstfeld dieser Arbeit. Sie hat jeden Tag sich eineinhalb Stunden Zeit genommen und hat genau das gemacht. Sie hat Jesus um seiner selbst willen angebetet, hat gedankt, hat Lobpreis gemacht und hat dann am Ende immer gesagt, und ich spreche in Jesu Namen, zu dieser Krankheit verschwinde aus meinem Leben. Und hat es einfach jeden Tag gemacht. Und sie ist nach 9 Monaten morgens aufgewacht und die Metastasen waren weg. Und ich finde es gut, diesen Prozess zu sehen und zu sagen, hey, ich spreche zu dem Berg. Es mag sein, dass das nicht sofort weg ist, aber hey, ich stelle mich in die Identität und ich spreche zu dem Berg im Glauben. Was draus wird, das lasse ich Gottes Sache sein. Und wir machen es oft fest und da wird es psychologisch wirklich schwierig an einem Heilungsgebet und es muss jetzt passieren oder es passiert nichts. Und dann kommt die Enttäuschung. Dann sammelt man wieder Hoffnung, sammelt Mut und geht auf irgendein Heilungsevent. Und da muss es jetzt passieren. Und wenn es dann wieder nicht passiert, dann rutsche ich noch tiefer ab. Und ich fand es einen guten Weg im Umgang mit Heilung. Ich bin gesprungen. Das eine war die Gabe der Heilung. Vor allem im evangelistischen Dienst. So ist die Heilsarmee. Da war mal jemand, der sehr stark begabt war in vielen Erweckungsgeschichten. Und ich sehe es vor allem in diesen wirklich, wo die Speerspitzen in die Finsternis eindringen, wie auf der Esoterikmesse oder in islamischen Ländern. Es hat sicher auch, ich denke, wir haben den Auftrag, für Kranke zu beten. Und Gott freut sich, wenn wir ihm dort in diesem Bereich auch das zutrauen und ihn mit hineinnehmen und sagen, hey, und noch was, wie ich es lebe, und es ist etwas, so kann jeder das leben. In Markus 16 heißt es, denen aber, die glauben, werden folgende Zeichen folgen. Und dann wird Verschiedenes aufgezählt und dann heißt es unter anderem, auf Kranke werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Und das ist so, wo ich sage, das ist mein Minimum. Ich möchte, wenn ich mit Leuten bete, mein Minimum Glaube ist, dass ich sage, ja, ich will wenigstens, dass es besser wird. Als wirklich Minimalanforderung. Ich bete immer um die ganze Heilung. Und ich habe zum Beispiel, ein Kollege hat einen Schlaganfall. Der war in der Intensivstation. Der ist jetzt sabbernd im Rollstuhl. Der hatte sich überarbeitet. 16 Stunden jeden Tag. Und hat jetzt die Quittung gekriegt. Und ich habe diesen Mann besucht in der Intensivstation mit seiner Frau. Ich war dreimal dort. Und ich habe dann gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und er war nur an diesen Schläuchen, piep, piep, konnte nicht reden. Und ich habe dann mit ihm gebetet. Und die Frau sagte dann später am Telefon und sagte, von dieser Stunde an haben sich alle Blutwerte dramatisch verbessert. Ist er geheilt worden? Nein. Aber für die Frau ist was sichtbar geworden. Der hat gebetet und die Ärzte haben gesagt, was ist denn gewesen? Weil die Werte haben sich dramatisch verbessert. Und ich sage es einfach transparent. Das ist was, wo ich immer sage, ja, ich bete gern für Kranke und das Minimum, Herr, lass es besser werden. Aber ich traue ihm viel mehr zu. Aber ich sehe, dass der Platz von dieser Gabe hauptsächlich wirklich in der Speerspitze ist. Dazu Ergänzung. Okay. Wunder zu wirken. Da könnt ihr Elia und Elisa lesen, vor allem Elisa. Ich denke an eine Freundin, die in der Arbeit in Lüdenscheid war, in der Mongolei. Die schrieb, wie sie in ein Wüstengebiet zogen und es war eine Dürreperiode. Und es gab ganz, ganz lang keinen Regen. Ihr könnt raten, wie es weitergeht. Die haben gesagt, hey, unser Gott ist der Herr über das Wetter. Und das hängt ganz eng zusammen mit dem Glauben, mit der Gabe des Glaubens. Und die haben dann öffentlich dort in dem Ort gebetet, dass der Regen kommt. Und der Regen ist gekommen. Das ist ein Beispiel. Und ich glaube, wenn die Strukturen der Gesellschaft mal erschüttert werden, dass diese Gabe ganz wichtig sein wird. Wir haben jetzt viele andere Lösungen. Und es hat in unserem Kulturraum wenig Platz. Wo es aber Wunder noch bedarf und auch in unserem Kulturkreis wichtig ist, ist, dass man zeichenhaft um große Dinge beten darf, zum Beispiel im beruflichen Umfeld. Dass man wirklich wenn man Glauben dafür hat, zu Leuten geht und sagt, hey, ich glaube daran, darf ich beten? Und das Wunder geschehen. Ich überlege, ob ich ein Beispiel habe. Ich habe eins von jemand, der Da ist ein Computer gecrasht in der Firma und der war ganz frisch bekehrt. Und in seiner völlig ersten Liebe ist er hin und hat gesagt, hey Leute, keine Panik, ich habe eine Lösung. Mein Gott kann das. Und die haben ihn alle so angeguckt und er hat die Hand auf den Computer gelegt und hat gebetet. Und das ganze System hat wieder hochgebootet. Das ist so beispielhaft. Und wenn dieser Glaube da ist, wir können, dann brauchst du den Mut und man muss wirklich den Verstand ausschalten, wenn der Impuls da ist und handeln, sonst geht's nicht. Nö. Also, ja. Ja. Woher weiß ich jetzt, dass es Gottes Wille ist, dass genau für mich ist es ein wie innerlich ein grünes Licht. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die fragt immer Gott und wenn sie in ihrem Geist hat, dass Gott nickt, dann weiß sie darf und wenn er so macht, dann heißt es nein. Ja, manche sehen Ampeln, gelb ist schwierig. Bei mir ist es wirklich so, ich habe grünes Licht, also nicht im Sinne einer Farbe, sondern ich weiß, das ist jetzt dran. Ich darf jetzt drum beten. Zum Beispiel, für mich fällt es in den Bereich der Wunder. Eine Chinesin hat mich in China angesprochen und hat gesagt, du musst mir helfen. Ich brauche ein Visum. Und ich hatte jetzt keine Ahnung, wie kompliziert das ist oder wie die Chancen sind. Ich habe gesagt, du, ich hab Beziehung. Ich weiß jemand, der kann dir helfen. Und so funktioniert das alles in China. Und ich sage, ja, fantastisch, super, wann können wir mit ihm reden? Habe ich gesagt, du jetzt gleich. Und dann, also es hatte sich rausgestellt, das sind komplizierte Verfahren und es war verzwickt und sie hatte an für sich keine Chance, weil sie einmal abgelehnt war. Und damit ist es aus die Maus. Und das wusste ich zum Glück nicht, sonst hätte ich den Glauben vielleicht nicht gehabt. Aber ich habe dann gesagt, du, das ist Jesus Christus. Und das ist jetzt vielleicht für dich fremd, aber der kann dir helfen. Und dann, sie hat gesagt, du, dann lass uns mit ihm reden, gell? Und dann habe ich ihr das erklärt und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann hatte sich herausgestellt, also sie hat es dann, habe ich gesagt, so, und jetzt habe ich gesagt, jetzt musst du es nochmal probieren. Und dann hatte ich mich erst mit befasst und habe gesagt, das sieht aber schlecht aus. Und dann hatte sich das irgendwie so herausgestellt, dass einmal ist sie irgendwie an dieser ganzen Schlange vorbeigekommen. Die Frau, wo sie vorher war, war krank. Ihre Unterlage war verschwunden. Sie kam an jemand anderes und zack, sie hatte ihr Visum. Und wir haben uns dann in Deutschland später wieder getroffen in einem Jugendgottesdienst in Karlsruhe. Aber sie ist gläubig geworden. War ein Wunder. War der Glaube in dem Moment da. So könnt ihr, wenn ihr Leute trefft, seid mutig. Sagt, Herr, hast du nicht einen Arbeitsplatz für ihn? Und wenn ihr dann nicht kein Stoppschild habt, hey, dann betet da rein. Seid mutig. Sagt, hey, ich mein Gott hat Lösung. Und he's caring. Und dann betet für solche Dinge. Betet für Lebensumstände. Es wird aufgenommen, jetzt muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, wo die CDs noch hinlaufen, aber ich hatte vor nicht allzu langer Zeit war die Pressesprecherin von Bosch Sicherheitssysteme bei uns zu Hause und wir haben Abend gegessen und ich habe dann am Ende gefragt, ob sie mir einen Herzenswunsch erfüllen könnte. Und sie hatte uns erzählt von etwas, was ihr sehr zu schaffen macht in ihren Lebensumständen. Und ich sagte, ich weiß, dass ich jetzt ein Risiko eingehe, aber ich habe so gute Erfahrungen mit Gebet gemacht. Und du hast nichts zu verlieren. Und wenn du erlaubst, wir würden gern dafür beten. Und so mache ich das. Warum sollen die Leute Nein sagen? Und Gott stellt sich so oft dazu. Ergänzung, Fragen, Zeugnisse? Ja. Also mich interessiert das jetzt mit der Arbeit besonders. Es gibt da so Situationen, wo man einfach in eine Situation kommt, einfach, wo man nicht weiß, was man machen soll. A, erscheint nicht so gut, B, erscheint auch nicht so gut, C, gibt's nicht. Ja, aber wenn man jetzt den Arbeitskollegen sagt, ja, Leute, ich bete jetzt hier und dann klärt sich die ganze Situation, das kann auch ziemlich schief gehen, oder? Also meine Risikofreudigkeit in der Arbeit ist deutlich eingeschränkter als auf der Esoterikmesse. Ja, ich bin da ganz ehrlich. Der Punkt ist, ich unterscheide zwischen Einmalbegegnung, da setze ich alles auf eine Karte, und langfristigen Beziehungen. Und bei langfristigen Beziehungen sage ich, das Erste, was ich gewinnen möchte, ist das Herz und das Vertrauen. Und wenn die Leute mit mir 1-2 Jahre gearbeitet haben und wissen, dass ich kein Spinner bin und dass ich zu meinem Wort stehe und dass ich vertrauenswürdig bin und dass ich authentisch bin, und wenn es dann plötzlich zum Glaubensgespräch kommt, dann sind die schutzlos. Dann ist es wirklich. Und im Bereich, der ich überlege jetzt gerade, doch, es gab auch in meinem Arbeitsumfeld, hatte sich eine Kollegin, das hat mich auch Mut gekostet, wirklich, Skiunfall gehabt und das 6 Wochen vor ihrer Hochzeit und war dann in Gips. Und da habe ich gesagt, Herr, das ist doch eine Chance. Du könntest doch hier so ein Zeichen machen. Die weiß aber noch gar nicht, dass ich gläubig bin. Wie mache ich das? Was ist, wenn das nicht? Und dann habe ich gesagt, Herr, aber ich habe so Sehnsucht, dass du dich dort offenbarst. Und dann habe ich, sie ist auf Krücken gegangen und war ganz niedergeschlagen. Dann habe ich ihr Tablett, wir sind zu essen, und dann habe ich mit ihr gesprochen, habe gesagt, Antje, ich wollte mal mit dir wegen deinem Knie reden. Habe gesagt, weißt du, mir tut es wirklich leid, gell? Du wolltest auf der Hochzeit tanzen und das ist blödes Timing. Und sie, ja, total. Und habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, ich wüsste jemand, der dir helfen kann. Echt? Hast du einen guten Therapeut? Ja, könnte man so nennen. Hast eine Adresse? Ja, sowas Ähnliches. Wie sowas Ähnliches? Und dann habe ich gesagt, Antje, ich riskiere jetzt, dass du mich für einen Spinner hältst. Und ich würde es dir nicht erzählen, wenn mir nicht an deiner Situation gelegen wäre. Dann sage ich, bist du gewillt zuzuhören? Ja. Ich sage, ich habe Erfahrung mit Heilung. Aha, esoterisch. Ja, nein, nicht ganz. Dann habe ich gesagt, hör es dir erstmal an. Und dann erzähle ich von Jesus Christus und dass ich immer wieder habe sehen dürfen, wenn ich mit Leuten bete, dass die gesund werden. Dann habe ich gesagt, Antje, ich wollte es dir wenigstens anbieten. Sie kommt aus dem Osten, atheistisch erzogen, Glaube, nichts mit am Hut. Sagt sie, ja, okay, muss ich mal mit meinem zukünftigen Mann reden. Dann sagt sie, funktioniert es denn auch, wenn man gar nicht glaubt? Da haben Leute ganze Bücher drüber geschrieben. Ich so, Heiliger Geist, ich brauche Input. Ja? Und dann sage ich zu ihr, höre ich mich sagen, Antje, was es braucht, ist, dass du sagst, Herr Jesus, wenn es dich gibt und du was für mich tun kannst, ich bitte dich persönlich. Da ist so eine Weisheit drin, weil in dem Moment, wo ein Atheist es ausspricht, hat er seinen Atheismus schon verlassen und merkt es gar nicht. Und dann kam 3 Tage später eine E-Mail. Ich habe mit meinem Mann gesprochen. Er hat gesagt, ich soll das mal probieren. Dachte ich, oh Mist. Ich sage, gehen wir jetzt aufs Männerklo oder aufs Frauenklo? Ja, also irgendwie doof. Wir haben keine geschlossenen Räume, überall Glas und so, gell? Und dann habe ich gesagt, in 5 Minuten in der Kaffeeküche. Offene Tür, Leute laufen vorbei. Ich sage, ja, toll. So, wenn ich jetzt meine Hand auf ihr Knie lege, Herr, geht es? Ich glaube nicht. Auf alle Fälle kamen wir dann zusammen und sie sagt jetzt, und was muss ich jetzt tun? Und dann habe ich halt gesagt, Antje, es wird niemand reinkommen. Weil sie war genauso angespannt. Es wird niemand reinkommen. Der Glaube war da. Gott, kümmere dich drum. Dann habe ich gesagt, leg deine Hand auf dein Knie und du weißt, was ich dir gesagt hatte. Meinst du, du kannst das laut sagen? Nee. Okay. Dann sag's leise und gib mir Zeichen, wenn du es gesagt hast. Und dann war sie still und dann machte sie irgendwann, ich habe es gesagt. Und dann habe ich, und ich hatte so gehofft, wie ich das oft erlebt habe, dass dann Gottes Kraft kommt, plötzlich gesalbte Worte, und ich habe irgendeinen Scheiß gestammelt. Wirklich. Das war so. Und dann hatte ich am Ende von diesem ungesalbten, stotterischen Gebet, hatte ich plötzlich einen Impuls. Ich soll ihr sagen, sie soll aufs Frauenklo gehen, die Schiene ausziehen und 10 Kniebeugen machen. Oh. Ja, okay. Dann geht bei mir halt der Verstand los. Wenn ich mich täusche, kann sie sich wirklich wehtun. Sollte ich vielleicht nicht so eine gute Idee, ja? Dann habe ich es nicht gesagt. Und ich habe 2 Tage mich wirklich echt bescheiden gefühlt, weil ich dem Heiligen Geist nicht gehorcht hatte. Und ich sage, Herr, das hat mich auch etwas überrumpelt. Und ich sage, so ein bisschen Vorwarnen würde mir helfen, ja? So zack, 10 Kniebeugen, das ist alttestamentlatarisch, ja? Nachher sagt er mir, ich soll ihr ins Gesicht spucken oder irgendwas, ich weiß nicht. Und dann schrieb sie mir, am nächsten Tag kam eine E-Mail, Jan, vielen herzlichen Dank, dein Gebet hat gewirkt. Ich habe abends meine Schiene ausgezogen, habe es probiert und ich bin völlig schmerzfrei. Und sie hat aber dann auf Anraten ihres Mannes bis zur Hochzeit die Schiene weitergetragen, aber in der Hochzeit haben die getanzt. Und es war aus ärztlicher Prognose nicht möglich. Die war voller Schmerzen. Und es hat bei ihr tatsächlich viel ausgelöst. Und ich war ganz sensibel. Und es war nicht wirklich mit Lebensübergabe, aber sie geht heute in eine Gemeinde. Ich habe auch kein Schema F. Ich sage immer, mit wie vielen Leuten hat Jesus ein Übergabegebet gesprochen? Lass mal zählen. Und ich sehe, dass jede Begegnung anders war. Und ich sehe das so, dass ich immer sage, Heiliger Geist, gib mir, was die Person jetzt braucht. Mein kleinen Beitrag. Das macht mich frei von, ja, aber der hat sein Leben Jesus nicht gegeben. Ich mache mir da nie Druck. Weil aus Druck, und würde ich alle bekehren und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts nütze. Weissagung, interessant, kommt hier im Korintherbrief ganz weit hinten, das kommt im Römerbrief an erster Stelle. Also Weissagung, es gibt ein Maß, das ist relativ schlicht, das ist ermutigende Worte weiterzugeben. Und das ist das, was ich mir wünsche, wo wir alle uns drin bewegen. Und es sind oft kleine Sachen, die unscheinbar scheinen, aber wichtig sind und große Wirkung haben. Ich hatte mal für eine Frau ein Bild gesehen von der Jakobsleiter. Ich sagte, ja toll, Jakobsleiter. Wenn ich jetzt dir sagen würde, ich sehe eine Jakobsleiter, würde ich sagen, ja, interessant. Und dann habe ich gesagt, sage ich es nicht. Ich möchte Leute auch nicht verwirren, habe mich entschieden zu gehorchen. Und die Frau brach in Tränen aus und sagte, Mensch, ich habe gestern Abend die Geschichte von Jakob gelesen und von dieser Himmelsleiter und ich habe mich hingekniet und ich habe gesagt, Gott, es wäre so schön, wenn du mir mal so eine Leiter geben könntest. Und am nächsten Tag kam ich und hatte ein Bild, dass Gott ihr so eine Jakobsleiter schenkt. Versteht ihr? Für mich schien das blöd, unpassend und für sie hat es eine große Bedeutung gehabt. Und so habt wirklich Mut und experimentiert da einfach auch. Es kann aber auch wirklich sein, für mich ist es wirklich das meiste, Leute anzusehen durch Jesu Augen und zu gucken, was ich in ihnen sehe. Und es ist, dass ich da auf der Zulassungsstelle zum Beispiel eine Frau beobachte, die 3 Telefone gleichzeitig bedient und noch jemand nebendran und das mit Herz macht. Und ihr eine Weile zuzugucken und dann hinzugehen und zu sagen, ich wollte Ihnen sagen, Sie machen einen fantastischen Job. Ich bin tief beeindruckt, wie Sie das hier schmeißen. Das hat ja noch nie jemand gesagt. Und ich sage auch nicht immer dazu, und übrigens, der Herr Jesus liebt Sie und ist für Ihre Sünden gestorben. Manchmal ist es dran und manchmal nicht. Ich mache mir da keinen Druck. Aber ich möchte wahrnehmen, wie was er sieht. Und es ist wirklich Prophetie, ist für mich, Leute anzugucken und zu sagen, Jesus, was siehst du? Und diese Ermutigung auszusprechen. Und manchmal ist es sehr allgemein, manchmal ist es sehr spezifisch. Sprachengebet. Das ist eine lange Session, gell? Ich hoffe, ihr könnt noch. Ja? Sprachengebet auch. Wie gesagt, ich bin frei von dem, alle müssen's haben. Ich versuche mal ganz, für wen ist denn das so relativ neu, wenn ich mal so kurz fragen darf? Für wen ist es relativ neu, Sprachengebet? Ich versuche mal ganz ehrlich, ich praktiziere das seit 20 Jahren oder sowas, zu beschreiben, was das ist. Für mich ist es, seit ich Kinder habe, verstehe ich, was das ist. Und zwar, wenn Kinder fabulieren, nennt man das, wenn sie noch nicht richtig reden können, dann ist es aber so, dass sie der Mama schon irgendwas erzählen, was dem Verstand überhaupt keinen Sinn macht. Und zwischen Kind und Mama ist eine äußerst intensive Kommunikation. Die verstehen sich auf einer Ebene, aber der Verstand bleibt ohne Frucht. Und es ist tatsächlich für mich ein Vehikel. Ich weiß nicht mal, ob es die Sprache gibt. Ja, ich habe erlebt in meinem Umfeld, dass Leute tatsächlich Sprachen gesprochen haben, die andere verstehen konnten. Eine hat Alttürkisch gesprochen, eine andere Freundin von mir hat Portugiesisch gesprochen, ohne es gekonnt zu haben. Also das gibt es, ich weiß es nicht. Es gibt auch Engelssprachen. Aber für mich ist es, mir ist eigentlich relativ wurscht, was ich rede. Ich rede und es ist ein Vehikel. Ich tue es im Glauben. So, und mechanisch beschreibe ich mal, was passiert. Das ist so, wie als ich Kind war und mit meiner Schwester gespielt haben, wir sind Araber. Und wir reden jetzt Arabisch. Es ist nichts anderes. Entschuldigung, wenn ich euer Bild kaputt mache und ihr denkt, wow, ich dachte, da kommt die Kraft Gottes und da verliert man Kontrolle und es geht ab wie sonst was. Nee, ganz ehrlich, es ist komplett mechanisch. Ich fange an, wann ich will, ich höre auf, wann ich will. Bitte? Ja, genau so. Also mechanisch. Genau, ich brabbel irgendwas und ich habe einen leidensvollen Weg mit dem Thema gehabt, weil ich damit alleine war. Und ich hab mich so nachgesehnt, dass Gottes Geist durch mich fließt. Ich habe die Bibel darüber gelesen, ich habe keine Antwort für mich endgültig gefunden, darf ich es haben oder nicht haben. Und ich habe lang damit Gott gerungen, bis ich irgendwann total Klarheit bekommen habe. Und es war ein ganz verrückt, ich hatte keine Freiheit, es zu tun, bis ich plötzlich den Glauben hatte, ich darf das tun als Kind. Ich darf fabulieren. Und es ist ein Vehikel, wo mein Herz sich ausdrückt und wo der Heilige Geist aber auch hineinkommt. Und es ist es gibt fast keinen kindlicheren Ausdruck in meinem Glaubensleben, als wenn ich das tue. Und es ist unglaublich entspannend. Es ist unglaublich entspannend. Also ich tue das und ich habe am Anfang erstmal gar nichts gespürt. Wer die Geschichte von Jackie Pullinger mal gelesen hat, sie hat das aufgehört, weil sie gesagt hat, ich spüre nichts, das bringt mir nichts. Und dann hat ihr jemand gesagt, du musst das jeden Tag eine halbe Stunde tun. Also zu gut Deutsch, brabbeln. Dann hat sie das nach Uhr gemacht. Und hat dasselbe gemacht wie sonst und hat aber vertraut, dass Gott es irgendwie gebraucht. Also es ist fast schon sehr experimentell, könnte man sagen. Und sie hat dasselbe gemacht wie sonst auch. Sie ist zu Leuten hingegangen, hat gesagt, du, Jesung Oile auf Kantonesisch, ja, Jesus liebt dich. Ist üblicher. Und sie hat dasselbe gemacht wie sonst und plötzlich fingen die Leute an, haben geweint und wurden ihrer Sünden überführt. Obwohl sie nichts gespürt hat. Da hat sie für Kranke gebetet, wie vorher auch. Und die kamen plötzlich, haben an ihre Tür geklopft und haben gesagt, was hast du mit mir gemacht? Ich habe seit 2 Tagen keine Drogen genommen, ich verkrafte die nicht mehr. Und was sie gemerkt hat, ist, dass sie, und es war eine reine Glaubenssache, dass sie in dem Sprechen und in dem Vertrauen, Heiliger Geist, gebraucht ist, weil ich gerade überhaupt nicht weiß, wie ich beten soll. Weil ich überhaupt nicht weiß, in welche Situation ich gleich komme. Gebrauch du das. Und sie hat Gott dieses Vehikel zur Verfügung gestellt. Und der Heilige Geist tut tatsächlich Fürbitte für Situationen, in die wir erst noch kommen. Wir gehen vorbereitet in Situationen hinein. Und ich habe, bei mir war es genauso, ich habe das rein, ich habe gesagt, Herr, ich möchte weiterkommen. Und ich habe irgendwann verstanden, der Papa im Himmel ist nicht enttäuscht oder sauer, wenn ich da probiere, weil ich eine bessere Kommunikation mit ihm haben möchte. Und ich habe dann einfach Versuche gestartet. Ich wusste nicht, mit welcher Silbe soll ich überhaupt anfangen, gell? Und dann einfach mal losgesprochen. Und dann passiert aber was. Ich habe das dann genauso, ohne dass ich Jackie damals kannte. Ich habe einfach mal gesagt, ich mache das jetzt 5 Minuten. Und ich habe dann Dinge ausprobiert. Ich hatte einen schweren Konflikt mit meinem Vater und habe gesagt, weißt du was, Herr, ich bete jetzt mal in dieser Form für den Konflikt. Und habe 3 Minuten gebetet. Dann kam mein Vater plötzlich in mein Zimmer, umarmte mich und drückte mir Geld in die Hand und hat sich entschuldigt. Nie passiert, vorher oder nachher. Nie. Und es hat meinen Glauben so gestärkt. Ich sagte, das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Und ich bete jetzt in Zungen für Situationen in diesem Gebrabbel. Und ich sehe Wirkung. Und die Wirkung hat mich überzeugt. Kein Gefühl. Das reine mich, nur wirklich die Wirkung. Ich habe im Vertrauen hab gesagt, Heiliger Geist, hilf mir auf in meiner Schwäche. Ich möchte dafür beten. Und ich bete, dass du meinen Mund jetzt füllst. Und dann habe ich losgebrabbelt. Ich habe dann auch sehr verzückende Erfahrung gemacht, entzückende Erfahrung, dass das wie ein Fluss gekommen ist und ich für 2 Stunden nicht aufhören konnte oder für 3 Stunden. So Sachen waren da. Und ich habe dann gemerkt, dass mein Geist erbaut ist, wenn ich das viel tue. Es ist aber das hat mit Selbstdisziplin zu tun. In Hongkong wird es seit 30 Jahren in der Arbeit so, das war Jackies Erfahrung und sie stülpt dieses Schema F auch jedem über. Gnadenlos. Sie sagt, wenn du zum Glauben kommst, sofort und der Herr gibt dir eine Geheimsprache und jetzt tu's. Und ich weiß nicht, wer die Dame kennt, wenn sie sagt, tu's, dann kommt es mit so einer Autorität, du fängst sofort an. ja? Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich erstmal nur einen Satz hatte. Und ich bin aber dran geblieben. Ich habe gesagt, ich möchte es wirklich da durchgehen. Und dann habe ich erstmal diesen einen Satz gesagt. Ich weiß auch am Anfang, nach einer Minute war Schluss. Aber das Verrückte war, in dem Moment, wo der Glaube da war, war das freigesetzt. In dem Moment, wo ich plötzlich wusste, ja hoppla, das ist ja wirklich, Gott stellt sich ja dazu, wo ich vorher immer nur 3 Minuten beten konnte, konnte ich plötzlich den ganzen Tag und ich war wie auf Wolke 7. Und man kann das beim Busfahren tun, beim Autofahren tun, man kann es im Hintergrund tun und es ist geistlich wie, wenn man im Sommer ist und man schaltet die Klimaanlage an. Es ist wohltuend. Doch, doch, doch. Ich würde wirklich sagen, es hat was mit dem Herz zu tun, nicht mit der Mechanik. Du empfiehlst das jedem Christen, es zu tun, einfach als Disziplin. Ich empfehle es jedem Christen, das zu tun. Ich sage aber auch, mach dir keinen Krampf. Aber ich weiß, dass Gott nicht sauer oder enttäuscht ist, wenn du versuchst, mit ihm besser zu kommunizieren. Also besser auch nicht, das, was du im Verstand sagst, ist unschätzbar wertvoll und nicht ersetzbar. Aber es ist eine fantastische Ergänzung, weil du das tun kannst, auch wenn du todmüde bist, wenn du unkonzentriert bist, wenn du nicht mehr aufnahmefähig bist, du kannst es einfach unter der Dusche morgens. Oh, fantastisch. Ich bete für den Tag, ich dusche und ich spüre, wie Gott einfach da kommt. Und die Gefühle sind erst viel später dazugekommen. Ich bin sehr experimentell, was ich schon Ausländer einfach angequatscht habe. Kurma shana iya. Und geguckt habe, ob die es verstehen, aber hat nicht geklappt. In zig Ländern, ja, weil ich neugierig bin. Aber was ich zum Beispiel, ich habe eben viel für Leute im Drogenentzug gebetet. Du schaffst es nicht, 4 oder 5 Stunden am Stück im Verstand für jemanden zu beten. Du hast es, in einer halben Stunde fällt dir nichts mehr ein. Und es macht einen Unterschied, wenn du in der Form betest. Und ich habe mit sehr vielen Leuten darum gebetet, die sich danach gesehnt haben. Und es hat was wirklich, sei Kind. Ich erinnere an dieses Bild von heute Morgen. Trotzphase, ich will das Geschenk haben. Und Gott hat es schon in der Hand. Und da geht es wieder um das Nehmen. Aber ich weiß, dass er nicht sauer ist, wenn du dich nach dem ausstreckst. Es ist einfach eine wunderbare Ergänzung, einmal um den Verstand nicht immer nur zu gebrauchen, nicht immer nur über den Verstand zu gehen. Aber ich schätze das auch ungemein, wenn meine Seele in Aufruhr ist, wenn Chaos in mir ist und wenn die Seele wund ist, wenn ich gar nicht mehr weiß, wie ich noch beten soll, wie ich den Schmerz ausdrücken soll oder das Durcheinander in mir ausdrücken soll, wenn ich da im Sprachengebet zu Gott komme und es ihm einfach bringe, obwohl ich persönlich gar nicht mehr sortieren kann. Und nochmal, es ist niemand weniger geistlich, der das nicht tut. Macht euch frei davon, es ist kein Aushängeschild. Aber ich sage, wir sind alle Kinder und manche sehen sich danach, hey, dann probier es aus, Gott wird nichts wahr nicht sein. Er wird nicht sagen, das sollst du nicht oder so. Ich habe diese Gabe bekommen, als ich gerettet wurde, wie ich 16 war. Aber dann bin ich gewechselt in eine evangelikale Gemeinde und dort wurde ich gelehrt, dass es nicht für heute ist. Habe ich 30 Jahre nicht verwendet. Und ich sage das nur, weil ich habe das zum ersten Mal, wie ich Jan kennengelernt habe, habe ich das wieder ausprobiert. Ich und eine Freundin von mir haben ihn besucht in München, weil wir gehört haben, dass er betet und Dinge passiert. Und wir waren neugierig. Wir haben ihn nicht gekannt. Wir haben angerufen, können wir dich besuchen? Und wir sind auf seine Tür geklopft und ja, und dann haben wir für meine Freundin gebetet. Und er hat so Worte des Erkenntnis bekommen, sie hat begonnen zu weinen. Und er hat in Zungen zuerst geredet, genau. Und seine Zunge war so schön. Und das war das erste Mal, dass ich die Zunge schön gefunden habe, ehrlich gesagt. Ja, weil vorher war das für mich ein bisschen abstößend. Und ich habe gedacht, das klingt wie eine richtige Sprache. Das klingt wie The Passion, wie sie in Aramäisch gesprochen haben. Das klingt wie das, ja. Und das hat mich so gesegnet. Und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie ich für meine Freundin beten soll. Ich werde das auch machen. Aber niemand wird mich hören. Ja, ich werde das innerlich machen. Ich habe das gemacht. Gleich danach habe ich ein Bild bekommen von meiner Freundin, wie sie auf die Welt gekommen ist und wie im Kreissaal, wie heißt das? Kreissaal, der Vater, Jesus, der Heilige Geist war da und Engeln. Und sie haben alle sich gefreut, dass sie endlich kommt, dass sie auf die Welt kommt. Und ihr Hintergrund war, ihre Mutter wollte sie abtreiben. Ja? Und ihr habt das Bild gesehen und wie sie alle freuen, dass sie kommt. Und das Bild war so stark. Ich kriege nie Bilder. Das war das erste Mal, dass ich Bild bekommen habe, nach die Zungen reden. Und dann, ich habe nichts gesagt, ich habe mich nicht getraut, etwas zu sagen. So 20 Sekunden später hat Irmi, seine Frau, das Bild ausgesprochen. Das war so stark. Ja. Nicht nur das, danach ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, hast du eine Sprache? Betest du in Zungen? Und ich habe ihn so angestarrt. Und ich habe ihm gesagt, zum ersten Mal seit 30 Jahren, jetzt, heute. Ja? Und er hat mir gesagt, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wie du durch die Tür gekommen bist, habe ich mir gedacht, sie hat eine Gabe. zu beten in Zungen. Sie soll das verwenden. So, und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wenn ich das mache, ich verstehe nicht, was ich sage. Warum soll ich das machen? Es ist so blöd irgendwie. Und er hat gesagt, ja, genau, du verstehst es nicht. Aber der Heilige Geist versteht das und Gott versteht das. Und es wirkt, es tut etwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das im Glauben. Bin ich nach Wien gekommen, setze ich mich auf meine Couch, habe ich begonnen zu beten in Zungen. Und zu dieser Zeit, das war 2006, wir sind durch eine sehr schwierige Zeit in die Gemeinde gegangen. Es war wirklich schwer. Ich bin aufgestanden, ich und Rob, wir sind jeden Tag aufgestanden in Depression. Wir waren so unterdrückt, wir waren so vom Feind wirklich niedergemacht. Und ich habe das gemacht im Glauben, ohne Gefühle. Ich sage euch, nach 10 Minuten war diese Schwere weg. Es war einfach weg. Ja. Und ich kann das nicht verstehen, aber es wirkt. Ja. Und ich würde euch wirklich ermutigen, steht in der Bibel. Paulus sagt, manchmal singe ich mit dem Verstand, manchmal singe ich im Geist. Manchmal bete ich im Verstand, manchmal im Geist. Er macht diesen Unterschied. Ja. Hinten noch. Ich komme aus einer eigentlich konservativen Baptistengemeinde, wo so Geistesgaben eigentlich ganz verpönt sind. Und meine Mama ist vor 20 Jahren oder so gläubig geworden und hat lange Jahre in Zungen gebetet, hat gesungen im Auto, ohne dass sie gewusst hat, dass sie das macht. Gott hat ihr das geschenkt und sie hat das gemacht und ist erst Jahre später draufgekommen, dass das eigentlich die Gabe ist, in Zungen zu beten. In der Bibel heißt es dann noch, und dann sind wir durch, zumindest mal diese 9 Gaben. Wer in Zungen betet, der bete auch, dass er es auslegen kann. Das heißt, wenn du das tust, dann bet drum, dass du das auch verstehst. Wiederum, ich habe alles eigentlich experimentell mir erarbeiten müssen, was gut war, weil ich das ist meins und ich habe das nicht übernommen. Aber ich habe dann angefangen, darum zu beten, dass ich verstehe, was ich bete. Und dann das war dann so, ich war auf dem Schulweg und ich musste dann zweimal die Woche 3 Kilometer laufen von einer Bahnstation nach Hause. Und über meine ganze Schulzeit, das war eine Uhrzeit, wo niemand vorbeikommt, der mich kennt. Und mich hat nie jemand mitgenommen. Und ich bin dann so gelaufen, hab das so getan, mechanisch, und hab gesagt, Herr, ich bitte dich um die Auslegung. Und plötzlich kam mir der Gedanke, dass der Heilige Geist gerade gebetet hat, dass mich jemand mitnimmt. Und dann habe ich gedacht, ja, siehst du, Herr, wäre das jetzt ein anderer Gedanke, hätte ich gedacht, das wäre von dir. In dem Moment hupst und jemand hält an und sagt, hey, willst nicht mitfahren? Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Und wo das Ganze, als ich in Hongkong in der Arbeit angefangen hatte, konnte ich kein Kantonesisch. Und ich musste für einen Drogenabhängigen beten, 4 Stunden jeden Tag und auch Nachtschichten. 4 Stunden, damit er keine Schmerzen hat. Und wenn du dich mit dem nicht unterhalten kannst, was willst du beten? Und dann war das halt so, dass ich dann halt, du betest und der Verstand ist schnell erschöpft und dann betest du im Geist, habe ich im Geist weitergebetet und habe auch gebetet, Herr, lass mich teilhaben an dem, was du betest. Und dann kamen mir Gedanken, das weiß ich noch sehr gut, dass die Person sich Sorgen macht wegen seiner Cousine und überlegt, wegzurennen wegen dieser Situation, um der Cousine zu helfen und dass Riesensorgen sind und ich soll um Frieden beten. Okay, dann habe ich, oder ich bete gerade um Frieden. Ich dachte, aha, interessant, recht präzise. Weitergebetet. Dann kam plötzlich die Jackie rein und begrüßte sich und die haben sich auf Kantonesisch unterhalten. Und dann dreht sich die Jackie zu mir und sagt, lass uns mal für ihn beten. Der hat mir erzählt, er macht sich große Sorgen um seine Cousine. Und lass uns beten, dass da Frieden reinkommt. Und es ist so, wo du merkst, hey, das ist ja alles real. Das ist ja cool. Da wird das Gebetsleben richtig spannend. Und in dieser Zeit, da ich die Sprache nicht konnte, habe ich was Fantastisches gemacht. Statt mir die Informationen von Menschen zu holen, habe ich angefangen, mir die Informationen vom Heiligen Geist zu holen. Und ich habe den Heiligen Geist viel mehr gefragt als sonst und ich habe viel mehr Informationen vom Heiligen Geist bekommen als sonst. Und so haben sich meine geistlichen Ohren, ich glaube nicht mal, dass ich besonders begabt bin, ich hatte nur mehr Gelegenheit zu üben. Und so ist dieses Organ gewachsen. Also, wer betet, wer in Zungen betet, der bete auch, dass er es auslegen kann. Zum Zungenbeten noch, es gibt wirklich diese Gebetssprache, wo ich glaube, weil die so kindlich ist und Ausdruck so eines kindlichen Vertrauens und so simpel, ich glaube wirklich, dass das jeder tun darf. Du musst es nicht. Es ist kein Aushängeschild, aber probier es aus, disziplinier dich da drin und mach deine eigenen Erfahrungen von Kind, also wie du da drin wirklich komplett dich mal fallen lässt, Kontrolle loslässt, einfach mal redest, du verlierst die Kontrolle nicht, keine Sorge. Also es ist erstmal mechanisch, aber du wirst Erfahrungen machen. Dann gibt es aber auch dieses, dass manche Menschen plötzlich den Impuls kriegen, sie sollen in der Gemeinde aufstehen und eine Botschaft in Zungen geben. Ich mag das gar nicht. Ich war mal in einer sehr konservativen Gemeinde und ich saß neben dem Pastor und der Heilige Geist sagt, steh auf und gib eine Botschaft in Zungen. Und ich sagte, hey, das ist die falsche Gemeinde, das ist kein guter Zeitpunkt. Und ich habe so Herzklopfen gekriegt, dass ich das tun musste. Und es war fantastisch, weil eine Auslegung kam und weil die genau in die Situation der Gemeinde hineingesprochen hat. Und so gibt es das in China zum Beispiel, dass wenn die Untergrundgemeinde zusammenkommt, dass die in der Form predigen. Der eine redet in Zungen und der andere legt aus. Und es ist ein prophetisches Reden über in welcher Zeit die gerade sind, was kommt, wo die Gemeinde drauf achten muss. Und es ist nochmal ein anderes Reden. Ich habe erlebt, dass das eine andere Sprache ist als meine persönliche Gebetssprache. Entschuldige, mir ist noch was eingefallen vorher zu dem Langzeit-Zungenreden. Es ist so, wie wenn man eine halbe Stunde durchredet, also man muss dazwischen trinken. Also man verliert viel Flüssigkeit. Also beherzigen bitte, Glas Wasser hinstellen, bevor ihr übt. Genau. Wir sind damit mit den Gaben durch, jetzt wäre es Zeit für Praxis. Auch für Sauerstoff, würde ich behaupten. Wie viel Zeit haben wir, Mary? Um 6:30. Wer ist denn hier alles in der Jugend? Ach, die kommen hierher, hier rein. Wirklich? Ja, dann vergesst die Pause, Leute. Aber wir können Fenster aufmachen, oder? Könnt ihr das mal kippen, bitte? Oh, ich dachte, die wären auf dem anderen Stockwerk. Okay.